Gangster, Gangster, ich nenn mich Bin Laden. Ihr habt Fragen über mich, ihr dürft mein Pin fragen. Yes, Talk, es stimmt, Mann, nenn mich King Khan. Jetzt wollen Rapper featuren, die früher nur gegrinst haben. Hardcore-Rap-Kings, ich nenn mich Doughboy. Ich hab Boys in der Hood, ihr seid so toll. Schaut, wie ich Tracks mach, ich sag's wie Lack, Mann. Ich bin wie ein Sprengsatz, unterm Rücksitz eines Wegras. Hard und pimped out, ich nenn mich Too Short. Gegen den Port ist Oakland ein Kurort. Halt deine Deckung hoch, nenn mich Roy Jones Jr. Ich punch und ihr Punk fliegt die Fresse hoch. Bravo Superstars, ich nenn mich Stick Up Kid. Ihr wittert mich, ich rhyme und ihr Stricher kriegt. Mies und hart, MCs kommt klar. Nenn mich Bob Marley Banker, ich flieg zu Ja. Nenn mich wie du willst, du bist nicht on top. Ich hab die Bitch on lock, dieses Game ist ne Fotze, Boy. Nenn mich wie du willst, du bist nicht Zombie, nur ein Name. Spuck Blut in den Zeilen, dein Blut ist nur ne Farbe. Nenn mich wie du willst, du bist nicht on top, ich hab die Bitch on lock. Dieses Game ist ne Fotze, Boy, nenn dich wie du willst. Du bist nicht Zombie, nur ein Name. Spuck Blut in den Zeilen, dein Blut ist nur ne Farbe. Ich rap Studenten, Crunches Geist. Ich nenn mich KRS-One, ohne Guns und Eis. Junge, so nen Text, scheiß Deutschin. Nenn mich Ladies Love, Cool Urge. Nein, nenn mich Iceberg Slim. Ihr nennt euch Rap-Hooligans. Ich nenn mich Hells Angel, nenn mich Sonny Baja, nenn mich Hussein Fadel, nenn mich Che Guevara, nenn mich Fidel Castro, nenn mich Muhammad Ali, ich nenn mich MC Gasto, nenn mich Muslim Baba, nenn mich Ahmed Kaya, nenn mich Barış Manço, geht Junge, lacht und feiert, nenn mich Shep Khaled, nenn mich Amr Diab, ich geb ein Fiat, nenn mich Scheiß Kai Chia, nennt euch Bravo Otto Gewinner, ich nenn mich Straßenkind, komm zu mir, ich kann dir zeigen, wo die Straßen sind, nenn mich John J. Brambo, willkommen im Dschungel, willkommen, wir Tunden, ich bin wie Salz in eurem Wind. Ich wie du willst, du bist nicht on top. Ich hab die Bitch on lock, dieses Game ist ne Fotze, Boy. Nenn dich wie du willst, du bist nicht Zombie, nur ein Name. Spuck Blut in den Zeilen, dein Blut ist nur ne Farbe. Nenn dich wie du willst, du bist nicht on top. Ich hab die Bitch on lock, dieses Game ist ne Fotze, Boy. Nenn dich wie du willst, du bist nicht Zombie, nur ein Name. Spuck Blut in den Zeilen, dein Blut ist nur ne Farbe. Newcomer des Jahres, ich nenn mich Oldschool E. Holt euch Weed, ich bin clean, hab Dough und Flea. Nenn mich Fame Hater, nimm mein Brot und ich kill dich, weil Mama raised the Hellraiser. Ihr nennt euch so, wie ihr lustig seid. Ich nenn mich so, wie ich bin, nenn mich Sohn Gottes. Ich zeig dir Ho, wo der Pot ist. Ich zeig dir auf Low, wo mein Block ist. Mein Daumen zwischen Zeige und Mittelfinger kommt toppen. Nenn dich wie du willst, du bist nicht on top. Ich hab die Bitch on lock, dieses Game ist ne Fotze, Boy. Nenn dich wie du willst, du bist nicht Zombie, nur ein Name. Spuck Blut in den Zeilen, dein Blut ist nur ne Farbe. Nenn dich wie du willst, du bist nicht on top. Ich hab die Bitch on lock, dieses Game ist ne Fotze, Boy. Nenn dich wie du willst, du bist nicht Zombie, nur ein Name. Spuck Blut in den Zeilen, dein Blut ist nur ne Farbe. Nenn dich wie du willst, du bist nicht on top. Ich hab die Bitch on lock, dieses Game ist ne Fotze, Boy. Nenn dich wie du willst, du bist nicht Zombie, nur ein Name. Spuck Blut in den Zeilen, dein Blut ist nur ne Farbe. Nenn dich wie du willst, du bist nicht on top. Ich hab die Bitch on lock, dieses Game ist ne Fotze, Boy. Nenn dich wie du willst, du bist nicht Zombie, nur ein Name. Spuck Blut in den Zeilen, dein